Du kannst es nicht wissen, wie der Schnee sich dreht in weißen Wirbeln. Kannst es ja nicht wissen. Haus umweht und auf der Nasenspitze dir ein Stern zergeht und hundert andere deine Wangen küssen. Du kannst es nicht wissen, wie der See erstrahlt vom blanken Eis, kannst es ja nicht wissen, und wie der Frost mit seinen Künsten prahlt und kalte Blumen an die Fenster malt und in der Stube riecht nach Haselnüssen. Du kannst es nicht wissen, wie der Ofen glüht und Äpfel schmort. Du kannst es ja nicht wissen, und heimlich, dass es niemand hört und sieht, übt Mutter mit dir ein Weihnachtslied. Vom Himmel das alles ja nicht.